zu meinem Vortrag über Johannes Agnoli und sein Buch Faschismus ohne Revision. In dem Buch geht es um den italienischen Faschismus der 20er und 30er Jahre. Und was Agnoli da macht, ist vor allem eine ökonomische Analyse, und er bespricht vor allem auch den sogenannten Kooperativismus, das ist das ökonomische System des italienischen Faschismus. Genau, bevor ich einen kurzen Überblick gebe, was ich heute Abend machen werde und was ich besprechen will, will ich mich erstmal bedanken, einmal hier bei der Bäckerei, dass ich einen Vortrag hier machen kann, und vor allem auch bei meiner Kochcrew, mit der wir jeden Montag hier Essen machen. Genau, und vielen Dank für die Hilfe heute auch. Um 20 Uhr gibt es dann eben auch Essen nach dem Vortrag. Und beim Sture Leipzig möchte ich mich auch noch bedanken, weil die den Vortrag finanziell unterstützen heute Abend. Genau. Kurz zu dem, was ich heute machen werde. Als erstes will ich einen kurzen Überblick geben zur Geschichte des italienischen Faschismus, also der 20er und 30er Jahre, und will dort ein Augenmerk vor allem auf die Ursprünge und den Beginn des Faschismus in Italien legen. Einfach so als Einstieg und grobe Orientierung. Und werde dann zwei wesentliche Punkte besprechen. Einmal eben den Kooperativismus, also das ökonomische System in Italien, und dann den Postfaschismus. Postfaschismus ist nicht direkt eine Theorie von Agnoli, aber eben in Anlehnung oder genau als Erweiterung von ihm später entstanden. Und zum Abschluss werde ich dann noch auf den Antisemitismus eingehen. Zum einen, weil ich der Meinung bin, wenn ich einen Vortrag über Faschismus halte, dass dann Antisemitismus da ein Thema sein sollte. Und auch, weil bei Agnoli da sein Begriff des Antisemitismus ein bisschen schwierig ist. Aber genau, da werde ich am Schluss noch dazu kommen. Genau, bevor ich aber damit anfange, was ich so während des Ausarbeiten des Vortrags gemacht habe, war mir mal so einen Überblick zu verschaffen, wie das eigentlich aussah in den 1920er und 30er Jahren in Europa, wo es überall Faschismus gab und wo sozusagen Umbauten von den Staaten stattgefunden haben. Und genau, ich denke, das wissen die meisten von euch, Europa ist damals einfach im Faschismus versunken. Und nicht nur die Staaten wie eben Italien, Ungarn, Deutschland, Österreich, Spanien und so weiter haben sich klar faschistisch umgebaut, sondern eben auch die Staaten, die dann später von Deutschland besetzt wurden, wo es eben Kollaborationen gab. Frankreich ist, glaube ich, mit dem Vichy-Regime etwas, was man eigentlich kennt. Und im zweiten Schritt habe ich mir dann angeguckt, wie das eigentlich gerade ist und gerade auch in den letzten 10 Jahren in Europa, und habe mal versucht, so eine Liste zu erstellen, wo es überall eben so einen Rechtsruck gab, und habe mir einfach erstmal so ganz überblicksmäßig die letzten EU-Parlamentswahlen angeguckt und da einfach mal geguckt, wo es überall rechte Parteien gab, die eben relevant sind, und dort, wo ich sozusagen auf EU-Ebene nichts gefunden habe, dann eben in den nationalen Parlamenten mir angeguckt. Und auch da ist das Bild ziemlich erschreckend. Und man findet eigentlich in jedem Land hier rechte Parteien, und nicht nur irgendwie kleine Splitterparteien, sondern tatsächlich auch relevante Parteien, von Fraktionsgröße bis zur AfD, bis eben sowas wie Ungarn oder Polen, wo eben schon seit mehreren Jahren Rechtsaußenparteien an der Regierung sind. Und warum ich das sage, ist einmal natürlich, um klarzumachen, dass es der Hintergrund ist, warum ich überhaupt einen Vortrag über Faschismus halte und warum ich das Thema interessant finde, oder zumindest eben diese eine Perspektive darauf, dass es momentan eben auch einen Rechtsruck in Europa gibt. Aber ich will da auch damit aufmerksam machen, dass diese Entwicklung eben innerhalb von Demokratien stattfindet. Und genau das ist etwas, was Agnoli eben auch analysiert, dass er eben sagt, diese Entwicklungen finden nicht außerhalb von Demokratien statt, sondern gerade in den Demokratien. Und darum wird es dann später auch im dritten Punkt des Postfaschismus gehen. Und ich will eben auch nicht, eben, dass das alles in einen Topf geworfen wird, und es ist auch schwierig, von diesen rechten Parteien da direkt als faschistische Parteien unbedingt zu sprechen, sondern es geht eben genau um ein differenziertes Bild, und deswegen auch den Vortrag über italienischen Faschismus, weil das eben eine Form des Faschismus ist, aber man muss sich wirklich historisch angucken, wie hat das in einzelnen Ländern stattgefunden, wie findet das heute statt, und genau dazu liefert eben Agnoli einen Beitrag mit seiner Analyse. Genau, mit diesem Einstieg möchte ich dann eben zum ersten Punkt kommen, den italienischen Faschismus in seiner historischen Form. Ich habe das so grob in drei Phasen unterteilt. Das erste ist sozusagen die Machtergreifung, also überhaupt, wie die Faschisten an die Macht kamen. Der zweite Punkt ist dann sozusagen die Konsolidierung und der Kooperativismus. Und der dritte Punkt ist dann die Kriegsphase. Und ich werde jetzt im ersten Teil erstmal ein bisschen auf diese Machtergreifung eingehen. Genau, erstmal Italien nach dem Ersten Weltkrieg war quasi von drei politischen Strömungen geprägt. Das waren einmal die Liberalen, dann die Sozialisten und Sozialistinnen und die Faschisten. Bei den Liberalen kann man quasi sagen, dass das die herrschende Schicht damals gewesen ist. Das waren sozusagen diejenigen, die die Parlamentsparteien gestellt haben und die sozusagen diese politische Schicht in Italien nach dem Ersten Weltkrieg gestellt haben. Die Sozialisten und Sozialistinnen sind vor allem 1919 und 1920 in Erscheinung getreten mit dem sogenannten Roten Doppeljahr, in dem es eben starke Streiks gab und viele Fabrikbesetzungen, und eben auch innerhalb dieser Streiks dazu übergegangen wurde, nicht nur die Fabriken zu besetzen, sondern sie eben selbst zu organisieren und weiter zu produzieren, aber eben unter eigener Regie. Und gleichzeitig sind sie 1920 bei den Regionalwahlen sehr stark hervorgegangen, insgesamt ungefähr 25% der Stimmen, aber in manchen Regionen 70 bis sogar 100% der Sitze, die sie da erhalten haben. Themen, um die es den Sozialisten und Sozialistinnen vor allem ging, waren bessere Löhne, bessere Arbeitszeiten, eine Bodenreform, mehr Rechte der Betriebsräte und Gewerkschaften und eben Gründung von Organisationen der Selbstverwaltung. Genau, und als dritte Gruppe dann die Faschisten und die Faschisten ab den 1920er Jahren, die hatten quasi so eine Ideologie des dritten Wegs, wie sie das genannt haben, den Begriff kennen wir auch heute noch, und dabei ging es ihnen vor allem um eine autoritäre Gesellschaft statt einer kapitalistischen oder einer sozialistischen Gesellschaft. Und auf diese Anfangsphase des Faschismus möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Und da gibt es vor allem zwei Punkte, die sehr interessant sind oder die sehr wichtig sind für den Faschismus in seiner Entstehung in Italien, und der sich dann auch eigentlich die ganze Zeit in der Ideologie widerspiegelt. Und das ist einmal der Squadrismus. Der Squadrismus ist quasi, die Squadre sind eine Art Schlägertruppen gewesen. Man kann das mit der SA in Deutschland vergleichen. Und auf der anderen Seite eben die PNF, die Partizio Nazionale Fascista, also die faschistische Partei. Und das sind eigentlich so die Gründungsmerkmale der Faschisten gewesen in den 1920er Jahren. Und deswegen möchte ich da ein bisschen drauf eingehen. Genau, wie schon gesagt, die Sozialisten und Sozialisten hatten ziemlich hohe Wahlerfolge. Und das hat die Großgrundbesitzer in Italien, war damals sehr agrarisch geprägt noch, unter Anführungszeichen verunsichert. Und die haben dann eben auch dieses Quattro engagiert, um gegen die Sozialisten und Sozialistinnen vorzugehen. Dieses Quattro hatten eine Ideologie, die patriotisch und national geprägt war. Sie hatten auch schon einen ersten Begriff von diesem Kooperativismus, auf den ich später eingehen werde. Und sie haben ganz klar einen Antisozialismus vertreten. Genau, und es gibt drei Gründe, warum die agieren konnten. Das war erstmal ihre militärische Strategie. Die sah so aus, dass dieses Quattro, diese kleineren Schlägertrupps, sich zusammengeschlossen haben zu Kolonnen und dann eben in Dörfern eingefallen sind, dort die regionale Verwaltung oder eben auch die sozialistischen Büros verwüstet haben, meistens dann die Vorsitzenden entführt haben, die oft gefoltert und auch umgebracht haben und so ziemlich Angst und Schrecken verbreitet haben. Und auf der einen Seite, wie schon gesagt, wurden sie von den Großgrundbesitzern und so einem, man könnte Agrarbürgertum sagen, unterstützt, weil die eben auch diesen Antisozialismus vertreten haben. Auf der anderen Seite konnten sie handeln, weil die staatlichen Institutionen, also vor allem die Polizei, nicht eingegriffen haben, weil die auch diesen Antisozialismus hatten und so eine Idee von, die schaffen jetzt Ordnung, vertreten haben. Genau, und das ist einmal der Squadrismus gewesen, der sozusagen dann auch diese sozialistischen Bestrebungen, aber auch so demokratische, liberalen Bestrebungen ziemlich platt gemacht hat, und der auch später dann im Faschismus noch wichtig war. Und zwar immer dann, wenn es irgendwie Aufstände gab oder Streiks oder Krisen, dann wurden wieder diese Squadre remobilisiert und haben sozusagen wieder ja, mit Gewalt agiert. Das zweite war eben die faschistische Partei und die hat sich dann genau etablieren müssen zwischen so einem Gedanken von Umsturz und von einer radikalen Veränderung und auch so einem antistaatlichen Weg und zwischen der Machtergreifung, also zwischen einem legalistischen Weg über Wahlen und Parlamente, weil sie sich eben auf der einen Seite auf so ein Bürgertum gestützt haben und schon noch versucht haben, in die Parlamente zu kommen und auch Wahlerfolge hatten am Anfang. Auf der anderen Seite hatten sie eben eine klare Verbindung mit den Squadre und wollten die auch nicht hinten anstehen lassen. Und daraus hat sich eben so eine Ideologie und, entwickelt und die hat sich dann durchgezogen durch den ganzen italienischen Faschismus, dass es eben der faschistischen Partei oder dem Faschismus eben um einen starken Staat ging und Gewalt wurde angewendet, um den Staat eben zu stützen und ihn nicht zu stürzen. Ja, und in dieser Anfangsphase, also vor allem so bis 1922, hat sich dann auch diese faschistische Bewegung zu einer Partei umfunktioniert und vor allem Mussolini wurde dann zum Duce und hat sich eben so als uneingefechteter Führer dieser Partei durchgesetzt. Es wird dann oft 1922 auch von diesem Marsch auf Rom gesprochen und dann wird das so dargestellt, als hätten da dann die Faschisten da ihren großen Marsch auf Rom stattfinden lassen und wären dann an die Macht gekommen. Allerdings ist das eher eine Legende und vor allem in Italien wird diese Legende auch stark gepflegt, sondern es war einfach eine reine Propagandaschau. Und tatsächlich ging es 1922 darum, dass es eine Regierungsneubildung gab, an der sich eben die PNF beteiligte und Mussolini dann eben zum Regierungschef, aber auch zum Innen- und Außenminister wurde und damit eigentlich an die Macht kam. Und das Erste, was er dann gemacht hat oder was ihm wichtig war, ist, dass er eben eine autoritäre Praxis durchgesetzt hat. Er hat sich eben nicht mehr auf das Parlament gestützt und eben auf diese politische Institution, sondern er hat seinen Machtanspruch vor allem gestützt durch die Squadre, durch Unternehmen, durch das Militär und eben durch die Bürokratie. Dort hat er sozusagen seine Machtbasis gefunden und seine Unterstützung. Genau, das war sozusagen die ganz frühe Phase und dann eben in dieser ersten Phase gehört dann eben auch noch der Aufbau des Regimes und die Ausschaltung der Linken dazu. Gerade dieses, dass die Linken ausgeschalten wurden und bekämpft wurden, das kennen wir aus Deutschland, aber das findet man in allen faschistischen Systemen, dass als erstes mal gegen die Linken vorgegangen wurden, also Kommunistinnen, Sozialistinnen, Gewerkschaften und so weiter. Und dann wurden eben die Squadre und so ein Partei, also die Parteiorgane bekamen institutionelle Aufgaben, eben die Squadre und dann auch der faschistische Großrat, der eben von der PNF oder von den Faschisten eben gegründet wurde, der sozusagen nochmal ein eigenes Machtzentrum dargestellt hat, neben Parlament und Regierung. Es wurde dann eben auch das Bildungswesen und die Verwaltung reformiert, linke Versammlungen wurden verboten, und die Wirtschaft unter faschistische Kontrolle gestellt, das wird dann eben gleich noch wichtig. Genauso wurde auch die Pressefreiheit abgeschafft. Insgesamt führte das dann 1924 dazu, dass es gab dann eine faschistische Einheitsliste, die dann bei den Wahlen angetreten ist und die haben dann 375 von 510 Sitzen bekommen und damit war eigentlich das Regime etabliert und aufgebaut. Und 1924 kam es dann eben auch zum der Ermordung von Matteotti, das war der Oppositionsführer damals, sowohl von den Liberalen als auch von den Sozialisten, die sich eben zusammengeschlossen haben. Und als er dann ermordet wurde, war das dann auch der Punkt, wo dann die Linken endgültig in den Untergrund gegangen sind und es klar war, dass sie hier nicht mehr agieren können. Genau, das war sozusagen die erste Phase, das wollte ich kurz abreißen und gerade eben dieses Quadrismus und der Aufbau der PNF war eben sehr wichtig für den italienischen Faschismus und so die zwei Grundelemente. Das, was sozusagen in der zweiten Phase kommt, das werde ich als nächsten Punkt, eben die wirtschaftliche Umgestaltung und der Kooperativismus. Und die dritte Phase ist dann eben die Kriegsphase. Das ist einmal der Äthiopienkrieg 1935. Das ist auch deswegen wichtig zu erwähnen, weil Äthiopien zu der Zeit das einzige afrikanische Land war, was niemals kolonialisiert wurde. und hier dann eben Italien gegen Äthiopien Krieg geführt hat. Dann eben im Spanischen Bürgerkrieg ab 1936, wo Spanien an der Seite der Frankisten eben eingegriffen hat und auch maßgeblich zu deren Erfolg oder Sieg beigetragen hat. Und dann eben im Zweiten Weltkrieg an der Seite von Deutschland. Ich will, das wäre dann zu viel, diesen letzten Punkt zum Krieg relativ kurz abschließen. Man kann im Endeffekt sagen, dass Italien da relativ erfolglos war, was diese Kriegsambitionen betroffen hat. Sie waren quasi die Schergen Hitlers, waren auf dem Balkan und in Nordafrika aktiv und waren da aber eher davon gezeichnet, dass sie ohne die Unterstützung der Wehrmacht relativ wenig geschafft haben oder ja, da relativ militärisch erfolglos waren. Genau, das so als kurzen Abriss, damit wir irgendwie auf demselben Stand sind, wie so die ursprüngliche Situation des italienischen Faschismus war. Und jetzt will ich eigentlich auf das Wesentliche von Agnoli eingehen und auf sein Buch eben Faschismus ohne Revision und den italienischen Kooperativismus. Was interessant und auch irgendwie schade ist, ist, dass in der Forschungsliteratur Agnoli, wenn es um den Kooperativismus in Italien geht, kaum erwähnt wird. Er kommt ja nicht wirklich vor. Allerdings, alles, was man in der Forschungsliteratur findet, die ziemlich gering ist, deckt sich eigentlich mit seinen Analysen. Und deswegen ist das auch sehr überraschend, dass er da so wenig erwähnt wird, weil er eigentlich viel vorweggenommen hat, was dann eher so ja, ab den 80er, 90er Jahren in Kooperativismusforschung irgendwie stattgefunden hat. Kurz zusammengefasst kann man sagen, der Kooperativismus ist das wirtschaftliche System der faschistischen Staaten ab den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Also es war sozusagen eine italienische Erfindung, aber auch Vorbild für andere Staaten. Und das Prinzip dahinter ist vor allem eine paritätische Zusammensetzung der wirtschaftlichen Entscheidungsgremien. Und zwar aus Arbeiterinnen und Arbeitern, also vor allem Gewerkschaften, Unternehmen und Regierung. Also diese drei Gruppen, Arbeiter und Arbeiterinnen, Unternehmen und Regierung, haben sozusagen in der Drittelparität Gremien geschaffen und darüber die ganze Wirtschaft versucht zu verwalten. Und im Kern geht es eben um eine Verrechtlichung des Konflikts zwischen Kapital und Arbeit, damit dieser eben nicht ausbricht, sondern die Arbeiter und Arbeiterinnen sollen integriert werden und kapitulieren und sich sozusagen in das System integrieren. Der Hintergrund dieses Wirtschaftssystems ist vor allem der, dass es durch die wirtschaftlichen Krisen der 1920er Jahren nicht mehr wirklich ein Vertrauen in eine liberale Wirtschaft gab, sondern eher so eine Abwehr dagegen und vor allem auch eine Abwehr gegen die sozialpolitischen Forderungen der Arbeiter und Arbeiterinnen. Und die Idee des Kooperativismus war dann, dass man das Ganze effizienter oder die ganze Wirtschaft effizienter gestaltet darüber, dass man alle Beziehungen und Konflikte durch Verträge regelt. Das heißt, alles soll gesetzlich geregelt werden und darüber sollen dann sozusagen die Möglichkeit bestehen, dass es gar nicht so zu Klassenkämpfen oder zu Auseinandersetzungen zwischen Arbeiterinnen und Unternehmen kommt, sondern dass sozusagen die Arbeiterinnen in dieses System integriert werden. Wie schon gesagt, es gibt relativ wenig Forschungsliteratur zum Kooperativismus und gerade wenn es um den italienischen Kooperativismus eben geht, dann wird entweder gesagt, er war relativ unwichtig und es ging um den Faschismus in Italien und das war sozusagen das prägende System. Und der Kooperativismus war so eine Idee, aber der hat nicht wirklich stattgefunden. Das ist aber eher eine Legende, die Leute, die damals verantwortlich waren, sozusagen gespinnt haben, um sich aus der Verantwortung zu ziehen. Um so Namen zu nennen, waren das zum Beispiel Ugo Spirito, Arnaldo Volpicelli oder Giuseppe Bottai. Das sind so wichtige italienische Faschisten gewesen, die den Kooperativismus aufgebaut haben. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch die Position ganz oft, die man liest, dass sozusagen der Faschismus das eigentliche Problem gewesen ist und die Wirtschaft hätte eigentlich gut funktioniert in Italien und dann eben vor allem gesagt wird, das kooperative System ist eigentlich ganz sinnvoll und nur der Faschismus und dieser autoritäre politische Stil war das Problem. Und an diesen zwei Positionen, die sich ja widersprechen, sieht man ja schon, dass sie eigentlich nicht stimmen können. Und genauso ist es auch. Und wenn man sich dann die Forschung so anguckt, dann ist es so, dass man sagen kann, für die zentrale Wirtschaftslenkung war der Kooperativismus tatsächlich nicht von Bedeutung. Und zwar deswegen, weil sich die Unternehmen immer so einen direkten Weg zu der Regierung offen gehalten haben. Das heißt, sie haben sich zwar in diesen Gremien mit Arbeiterinnen und Regierung eingebracht und dann mitgestaltet, aber gleichzeitig haben sie immer noch so einen direkten Weg zur Regierung offen gehalten, um da ihren Einfluss geltend zu machen. Auf der anderen Seite gab es eben ein Kooperationsministerium, da werde ich gleich noch was dazu sagen, das eben diesen Kooperativismus umsetzen sollte. Die hatten aber einen ziemlichen Machtkampf mit der faschistischen Partei, der PNF, und das hat auch dazu geführt, dass dieser Kooperativismus nur eingeschränkt umgesetzt werden konnte. Auf der anderen Seite gab es aber so eine, auf der mittleren und unteren Steuerungsebene, also eben auf so einer regionalen und kommunalen Ebene, wurde der Kooperativismus sehr wohl umgesetzt. Also sozusagen die ganze regionale, kommunale Verwaltung war tatsächlich geprägt davon, dass es diese Drittelparität gab, dass eben Abgesandte von den Arbeiterinnen, von den Unternehmen und von der Regierung Gremien gebildet haben und dort sozusagen die ganze Wirtschaft verwaltet haben. Es gibt da zwei gute Aufsätze zur italienischen Agrarwirtschaft. Wie gesagt, Italien war sehr geprägt von Landwirtschaft damals noch. Und da kann man das sehen, dass das tatsächlich stattgefunden hat und da sozusagen diese Klassenzusammenarbeit gegeben hat. Worum es an Joly jetzt aber eigentlich geht oder was für ihn wesentlich ist, ist so diese theoretische Analyse des Kooperativismus. Und zwar, weil es ihm darum geht, dass dieser Kooperativismus eben den Klassencharakter bestätigt. Das heißt, was der italienische Faschismus macht, ist, dass er den Klassenkonflikt nicht leugnet. Das sieht man eben an dieser paritätischen Besetzung, dass er eben anerkennt, dass es einen Gegensatz von Arbeiterinnen, Unternehmen und Regierung gibt, dass es hier Konflikte bestehen. Aber diese Konflikte sollen eben nicht kämpferisch ausgetragen werden, eben in so einer Art Klassenkampf, sondern eben in der Zusammenarbeit der Klassen. Die sollen eben in einem rechtlichen Rahmen miteinander kooperieren. Und das ist theoretisch deswegen interessant, weil es zum Beispiel ein ganz starker Unterschied ist zum Nationalsozialismus in Deutschland. In Deutschland wurde dieser Gegensatz von Kapital und Arbeit eben nicht anerkannt, sondern hier wurde eben von der Volksgemeinschaft geredet. Und sozusagen, es gab keinen Unterschied zwischen Arbeiterinnen und Unternehmen, sondern es waren sozusagen alle Teil des deutschen Volkskörpers. Und der Kernpunkt dieses Kooperativismus ist eben diese Verrechtlichung. Und durch diese Verrechtlichung bestätigt man aber eigentlich die bürgerliche Gesellschaft und vor allem auch die Ungleichheit in dieser bürgerlichen Gesellschaft. Denn es geht dann eben darum, dass man sagt, jeder bekommt sein Recht und seinen Platz zugewiesen, dem Herrn eben dem Knecht die Arbeitslast, dem Kapital die Arbeitskraft und der Arbeitskraft die Ausbeutung. Und dieser Charakter wird eben von Faschismus eben bestätigt. Und das ist theoretisch ziemlich interessant, aber eben, wie gesagt, nicht mit der Idee, dass es da zu einem Konflikt kommt, sondern dass sozusagen der Konflikt beglichen wird oder sozusagen die Arbeiterinnen vor allem integriert werden. Ich will nochmal konkret darauf eingehen, wie sich das dann ausgestaltet hat. Das war dann eben vor allem zwischen 1925 bis 27. Das hieß für die Arbeiter und Arbeiterinnen, dass sie nur Verhandlungen über die faschistischen Gewerkschaften führen durften. Die Betriebsräte wurden abgeschafft. Die faschistischen Gewerkschaften wurden zu Staatsorganen mit administrativen Funktionen. Das Streikrecht wurde verboten und es wurden Arbeitsgerichte eingeführt. Und gerade dieser letzte Punkt der Arbeitsgerichte war relativ wichtig, denn genau dort hat man diese Verrechtlichung der Konflikte gesehen. Das heißt, wenn sozusagen Konflikte innerhalb von Betrieben oder von Wirtschaftszweigen stattgefunden haben, dann sollte es eben nicht zu Streiks kommen oder zu Arbeitsniederlegungen oder etwas Ähnliches, sondern es wurde eben vor Gericht dann eine Entscheidung erwirkt. Die konnte sowohl für die Arbeiterinnen als auch für die Unternehmen ausfallen. Das lag dann eben an den verschiedenen Fällen oder worum es eben ging. Und sehr wichtig, was Anjoli auch in dem Zusammenhang erwähnt, ist dann 1927 die sogenannte Carta del Lavoro. Und die bestimmt dann nochmal dieses Verhältnis von Faschismus und Arbeit. Und zwar wurde Arbeit dann in Italien zur sozialen Pflicht und bestimmte eben die Zugehörigkeit zur Gesellschaft. Genau, und in dieser Charta der Bauern wurden dann eben auch die Punkte, die ich gerade erwähnt habe, mit dem Verbot der Gewerkschaften, dem Einführung der faschistischen Gewerkschaften, der Abschaffung der Betriebsräte, diese Arbeitsgerichte und so weiter, die wurde da nochmal bestätigt und nochmal festgeschrieben. Genau, ich hatte am Anfang schon mal gesagt, dass es eben dem Faschismus oder dem kooperativen System eben um einen gewissen dritten Weg ging. Da gab es eben so eine Idee, dass es eine Zwischenform zwischen Kapitalismus und Sozialismus sei, dass es eben sehr wohl die private wirtschaftlichen Initiativen anerkannt wurden und eben gesagt wurde, der Kapitalismus würde funktionieren mit seiner Akkumulation, seinem Profitstreben, seiner Produktivität, aber er müsste mit, unter Anführungszeichen, einer höheren sozialen Gerechtigkeit verbunden werden. Das ist natürlich ideologisch und kann man so natürlich in der Realität nicht sehen, aber das war sozusagen der faschistische oder der kooperative Idee dahinter. Genau, es gab dann auch tatsächlich so einen Kooperationsminister, Giuseppe Bottai, den ich schon erwähnt hatte, war sozusagen der erste Minister auch dieses Ministeriums. Und das war neben dem, dass sie eben so konkrete Gesetze ausgearbeitet haben und ja eben ein Studienzentrum vor allem, in dem dieser Kooperativismus auch entwickelt wurde. Und es kam dann eben auch zu dieser Gründung der Kooperationen, wie schon erwähnt. Das hat tatsächlich so stattgefunden, vor allem auf den unteren regionalen Ebenen. Und hat eben sozusagen diesem kooperativen System dann auch einen gesetzlichen Rahmen gegeben. Genau, geendet hat der Kooperativismus dann im Prinzip mit dem Beginn des Krieges, also 1935, 36, mit dem Äthiopienkrieg und dann dem Spanien, genau, dem spanischen Faschismus. Und eben auch zum Beispiel im Agrarbereich kann man dann sehen, wie das dann verändert wurde. Es kam dann eben zu Zwangsablieferungen, staatliche Kontrollen wurden eingeführt und auch eine Zwangsorganisierung, also zwischen den verschiedenen Produzenten und Produzentinnen. Genau, also mit der Kriegswirtschaft war der Kooperativismus zwar quasi zu Ende, ideologisch wurde aber aufrechterhalten und das sieht man zum Beispiel auch daran, dass noch 1939 das Parlament umbenannt wurde und da auch der Begriff Kooperation mit eingegangen ist, also umbenannt wurde es in Camera di Fasce e delle Cooperazioni. Entschuldigung, ich kann kein Italienisch, aber genau. Und zusammenfassend, worum es eben geht und was Agnoli eben analysiert an dem Kooperativismus, ist eben diese Verrechtlichung. Das heißt, es geht im Kern darum, dass es eine Klassenzusammenarbeit gibt und so über die Wirtschaft funktioniert und dann eben es zu einer Disziplinierung kommt. Das heißt, der Klassenkonflikt von autoritär und von oben bestimmt und bewältigt. Genau. So viel erstmal zum Kooperativismus und eben zum wirtschaftlichen System im Faschismus. Und jetzt will ich im dritten Punkt zum Postfaschismus kommen. Der Postfaschismus, wie schon gesagt, ist nicht direkt ein Begriff, den Agnoli geprägt hat oder der eine Theorie, die Agnoli verfasst hat, aber er bezieht sich eben auf drei Punkte oder drei wesentliche Punkte, die Agnoli analysiert hat und herausgestellt hat. Das ist erstens, dass Agnoli eben sagt, der Kapitalismus hat den Faschismus hervorgebracht. Damit will er sagen, dass der Faschismus sozusagen eine autoritäre politische Stabilisierungsmöglichkeit ist, wenn der Kapitalismus in die Krise kommt. Also das, was konkret in den 1920er Jahren stattgefunden hat. Der Kapitalismus war krisenanfällig und brauchte eben eine autoritäre politische Struktur, damit die Leute weiter integrierbar sind. Zweitens stellt Agnoli fest, dass die BRD diesen offenen faschistischen Bruch nicht mehr braucht, weil er der Meinung ist, dass in der BRD dieser faschistische Ausnahmezustand schon integriert ist. Das bedeutet vor allem, dass alle Gegner und Gegnerinnen des Systems vorsorglich ausgeschalten werden. Das heißt, es kommt gar nicht zu einer Dissidenz, es kommt gar nicht zu einer Ablehnung des Systems. Deswegen eben auch Postfaschismus, weil das eben dieser faschistische Ausnahmezustand eben schon integriert ist. Und der dritte Punkt, den Agnoli feststellt in der BRD, ist, dass es nicht mehr nur um eine Verrechtlichung dieses Klassenkonflikts geht, sondern dass es um eine Verrechtlichung aller Lebensbereiche geht. Genau, und darauf werde ich jetzt auch noch ein bisschen näher eingehen. Aber das sind sozusagen diese drei theoretischen Überlegungen von Agnoli eben. Kapitalismus bringt Faschismus hervor, die BRD braucht nicht mehr diesen offenen Bruch und dass alle Lebensbereiche verrechtlicht werden. Kurz gesagt bedeutet Postfaschismus, dass es Kontinuitäten in den nachfaschistischen Staaten gibt. Diese sind zwar nicht faschistisch, aber haben faschistoide Tendenzen. Zentral dabei ist, dass die Gesellschaft auf den totalen Konsens ausgerichtet wird. Das heißt, es darf keine Opposition, kein Abweichen, keine Dissidenz geben. In einem anderen Buch, nicht hier, sondern im Staat des Kapitals, wo ich den letzten Vortrag auch zugemacht habe, schreibt Agnoli auch ganz konkret, erst der totale Konsens bildet die Voraussetzung für die Akzeptanz von reduzierten individuellen und kollektiven Freiheiten, der neuen, sozusagen disziplinierten Form subjektiver Rechte. Also beim totalen Konsens geht es eben darum, dass wer nicht konstruktiv mitmacht, ist ein Verfassungsfeind. Das heißt, jeder muss sich konstruktiv einbringen, damit wird auch jede Form der Kritik oder der Kritik am System sozusagen vorsorglich auch schon unter Generalverdacht gestellt. Und das liegt vor allem daran, dass dieser Ausnahmezustand, wie schon gesagt, in die demokratische Normalität integriert wird. Das heißt, es braucht in der BRD oder in den momentanen politischen Systemen gar keinen offenen Rechts- und Legitimationsbruch, weil es eine permanente Krisenprävention gibt. Es darf überhaupt nicht zu einer Krise kommen. Wie schon gesagt, der erste Punkt war ja, der Kapitalismus bringt den Faschismus hervor in Zeiten der Krise. Aber es darf gar keine Krisensituationen geben, sondern es wird permanent Krisenprävention betrieben. Und deswegen eben auch jeder, der gegen dieses System opponiert, wird von vornherein schon ausgeschalten. Und daran sieht man eben, dass der Faschismus sich nicht außerhalb von demokratischen Systemen etabliert und reproduziert, sondern gerade in den demokratischen Verfassungsstaaten entsteht. Und das sehen wir auch, glaube ich, momentan mit den politischen Situationen, in der wir stecken, dass eben dieser ganze Rechtsruck passiert ja gerade in den Parlamenten, passiert ja gerade in den demokratischen Strukturen. Und deswegen wird auch in der BRD oder in den momentan politischen Systemen in Europa sozusagen diese Terror und Gewalt gar nicht notwendig, weil solange es keine Gefahr gibt, solange es keine Krise des politischen Systems oder des ökonomischen Systems gibt, müsse man auch gar nicht mit Terror und Gewalt agieren. Genau, das ist auf der einen Seite dieser totale Konsens, das heißt, alle Menschen werden eben darauf ausgerichtet, mitzumachen und sich zu integrieren. Auf der anderen Seite intervenierte Agnoli auch in den 1970er Jahren in so Debatten, die stattgefunden haben, weil damals oft davon gesprochen wurde, dass die BRD irgendwie faschistisch sei, wo er dann sagt, nee, faschistisch ist sie nicht, sondern sie hat eben faschistoide Tendenzen. Denn Faschismus ist schon nochmal was anderes als das, was wir in der BRD vorfinden. Und was er mit faschistoiden Tendenzen meint, das habe ich in meinem 68er Vortrag ein bisschen ausführlicher ausgearbeitet. Aber er meint vor allem zwei Dinge, faschistoide Tendenzen auf einer gesellschaftlichen Ebene und auf einer strukturellen Ebene. Oder auf einer staatlichen, besser gesagt. Genau, mit einer gesellschaftlichen Ebene meint er so eine unterbewusste Menschenfeindlichkeit. Das heißt, es geht um Dinge wie soziale Kontrolle, die Vorverurteilung von Linken. Wie schon gesagt, was im Faschismus eben als erstes passiert ist, die Linken auszuschalten und das lässt sich eben momentan auch wiederfinden, dass sich eben immer so eine Vorverurteilung von Linken schon stattfindet. Aber auch sowas wie die Verlegung von demokratischen Entscheidungen an Fachleuten, weil Agnoli eben meint, entweder ist es eine Demokratie und man findet Entscheidungen demokratisch oder es ist eben keine Demokratie und man delegiert eben die Entscheidungen an Fachleute. Also das wird ja oft gesagt so, die würden sich besser mit der Ökonomie, gewisse Leute würden sich irgendwie mit der Ökonomie besser auskennen oder mit der Politik und deswegen sollten die entscheiden, aber das ist eben seiner Meinung nach nicht demokratisch. Auf einer staatlichen Ebene sind nicht Menschen und Personen oder Politiker und Politikerinnen gemeint, sondern eher sowas wie die totale Überwachung, die totale Verwaltung oder eben gerade die Vereinnahmung von Gesellschaft durch den Staat. Also dass sozusagen alle Konflikte, Beziehungen, Prozesse innerhalb einer Gesellschaft gesetzlich staatlich geregelt werden. Genau, das sind für sie faschistoide Tendenzen auf einer staatlichen Ebene. Wichtig dabei ist vor allem, dass die bürgerliche Gesellschaft, die in den Faschismus treibt, nach 45 ihre Qualität verändert hat, weil eben die konkrete historische Erfahrung des Faschismus in sie eingegangen ist. Das heißt, der Faschismus hat schon stattgefunden, und wenn wir heute von Faschismus reden oder wenn wir heute uns überlegen, was der Faschismus sein kann oder welche Gefahr es gibt, muss immer mit einbezogen werden, dass es die historische Form des Faschismus schon gegeben hat und dass immer ein Bezug zu diesem Bruch, der schon stattgefunden hat, mitgedacht wird. Und deswegen auch vom Postfaschismus die Rede ist. Allerdings stellt sich darin dann auch die Frage, wenn ich, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, Agnoli davon ausgeht, dass dieser Ausnahmezustand schon in das System integriert ist, dass die BRD postfaschistisch sei, dann ist die Frage, ob es überhaupt einen Bruch braucht, ob es überhaupt dazu tendiert, dass es heutzutage wieder einen neuen Faschismus geben kann, weil das ja schon sozusagen in das demokratische System eingebaut ist. Auf der einen Seite könnte man sagen, ja genau das ist ja der Grund, warum es ja viel einfacher ist, für einen aktuellen Faschismus wieder Fuß zu fassen, weil es diese ganze Disziplinierung und die Verpflichtung der Menschen aufs Gemeinwohl ja schon gibt, also die Menschen sozusagen schon in diesen totalen Konsens eingeübt sind, also es eigentlich viel leichter ist, für einen Faschismus wieder Fuß zu fassen in Deutschland oder in Europa. Genau, das erstmal noch zu seinem Postfaschismusbegriff oder der eben in Anschluss an Agnoli entwickelt wurde. Eben auf der einen Seite dieser totale Konsens, auf den die Menschen ausgerichtet sind, auf der anderen Seite eben diese faschistoiden Tendenzen auf gesellschaftlicher und auf staatlicher Ebene. Womit ich dann zu meinem letzten Punkt kommen will von meinen Ausführungen, das ist der Antisemitismus. Also ich hatte am Anfang ja schon gesagt, bei mir ist einfach das Ding, ich habe mich viel mit Antisemitismus auseinandergesetzt, politisch, aber auch in meinem Studium. Und ich bin der Meinung, wenn man einen Vortrag zu Faschismus macht, dann sollte man auf jeden Fall Antisemitismus auch erwähnen oder sich damit nochmal auseinandersetzen. Auf der anderen Seite kommt dazu, dass es bei Agnoli ein Problem gibt, und zwar, er sieht Antisemitismus vor allem als eine Art von Herrschaftstechnik. Das heißt, er ist der Meinung, Antisemitismus ist vor allem dazu da, dass die Menschen integriert und manipuliert werden, und sieht dabei nicht, dass der Antisemitismus eigentlich der auf die Spitze getriebene Irrsinn der kapitalistischen Warenproduktion und der staatlichen Herrschaft ist, den er zu einer pathologischen Projektion führt. Das heißt, pathologische Projektionen kann man so darstellen, dass das Gegenüber zum absoluten Feind wird. Das, was eben im Nationalsozialismus dann stattgefunden hat. Und genau das ist der Punkt, dadurch, dass Agnoli das nicht sieht und dass er diese Projektion, die da im Antisemitismus stattfindet, auf die ich gleich nochmal eingehen werde, nicht fassen kann, kann er auch den Unterschied zwischen Nationalsozialismus und Faschismus nicht klar fassen. Denn was klar ist, ist, dass der Nationalsozialismus ist eine Form des Faschismus, aber es ist eben eine spezielle Form. Und so genauso wie ich heute versucht habe, eben den italienischen Faschismus zu beschreiben oder die Analyse von Agnoli nochmal hervorzuheben, muss man eben ganz genau gucken, was der Nationalsozialismus gewesen ist. Und zum Beispiel ein wichtiger Punkt, was ich ja gerade gesagt habe, ist, dass der Faschismus eben den Kapitalismus, der in die Krise geraten ist, stabilisiert. Genau das hat der Nationalsozialismus eben nicht gemacht, sondern der eliminatorische Antisemitismus als Wahn und als Irrationalität hat nicht die Wirtschaft stabilisiert, sondern er hat eine mörderische Ideologie hervorgebracht. Und zwar eine mörderische Ideologie, die besagt hat, dass durch die Vernichtung der Juden und Jüdinnen das eigene Schicksal gerechtfertigt würde. Das heißt, es ging eben nicht darum, und das kann man auch historisch nachweisen, die Wirtschaft zu stabilisieren, und das hat eben auch nicht stattgefunden. Und der wesentliche Unterschied zwischen Faschismus und Nationalsozialismus ist eben der, dass Nationalsozialismus diese Trennung zwischen Staat und Gesellschaft endgültig aufgehoben wird, eben in der schon erwähnten Volksgemeinschaft. Und die Volksgemeinschaft im Nationalsozialismus ist dann eben das Kollektiv der Verfolger gegen die Juden und Jüdinnen. Genau darin findet sich eben die Volksgemeinschaft wieder, und genau darin wird dann auch Staat und Gesellschaft aufgehoben. Und das ist dann eben auch der Unterschied zwischen Faschismus und Nationalsozialismus gewesen. Und da wird dann eben der Antisemitismus ganz wichtig und ist eben die herrschende Ideologie gewesen. Was ich jetzt zum Abschluss noch machen will, ist eben, ich will damit Agnoli nicht komplett verwerfen, ich will ihn auf jeden Fall kritisieren, aber ich würde sagen, man kann ihn auch erweitern und sein Ansatz, seine Faschismusanalyse im Ansatz würde ich unterstützen, aber ich würde ihn eben durch eine Analyse der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, hier vor allem Adorno und Horkheimer, erweitern, die eben in der Dialektik der Aufklärung ein eigenes Kapitel dazu geschrieben haben, eben die Elemente des Antisemitismus. Und ich will eine Grundüberlegung, die sie da haben, hervorheben. Und zwar kann man sagen, dass während Agnoli eben den Faschismus vor allem aus so einer Kapitalanalyse und aus einer wirtschaftlichen, ökonomischen Analyse heraus beschreibt, macht die kritische Theorie das vor allem aus einer gesellschaftskritischen, aus einer ideologiekritischen Perspektive. Und sie stellen sich auch die Frage der Herrschaft, aber nicht wie Agnoli eben der Herrschaftstechnik, sondern sie fragen nach dem Prinzip der Herrschaft überhaupt und stellen eben fest, dass in unserer Gesellschaft oder vor allem in der Gesellschaft der 30er Jahre eine Verschiebung von einem Zweck-Mittel-Relation gab. Das heißt, die Menschen wurden nur noch oder werden nur noch als Mittel begriffen. Sie sind nicht der eigentliche Zweck dieser Gesellschaft. Das heißt, es geht nicht um die Bedürfnisse der Menschen oder darum, dass die Menschen in der Freiheit leben, sondern es geht nur darum, dass sie ein Teil dieses politischen, aber vor allem auch dieses ökonomischen Systems sind und dass sie eben Mehrwert produzieren. Das heißt, sie werden wirklich nur noch eben auf ihre Arbeitskraft reduziert und werden nicht mehr als tatsächlich Menschen, bekommen keine Möglichkeit, tatsächlich Menschen zu sein und in Freiheit zu leben. Und das ist an sich ja total irrational und unlogisch, weil dieses System ist ja nicht von irgendwem hervorgebracht oder erfunden, sondern die Menschen selber haben dieses System hervorgebracht. Wir selber reproduzieren es tagtäglich und haben dieses System sozusagen grundlegend hervorgebracht. Dennoch, obwohl das Ganze irrational und unlogisch ist, wird es eben rational verwaltet. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass der Antisemitismus als Wahn und Irrationalität der auf die Spitze getriebene Irrsinn ist, vor allem dieses Kapitalismus. Und das sieht man eben im Nationalsozialismus auch. Und ein Beispiel, was, glaube ich, da ganz gut greift, ist Eichmann, der in Jerusalem den Prozess gemacht wurde und der sich quasi verteidigt hat, indem er gesagt hat, er hat ja nur Zahlen verwaltet, er hat ja irgendwie nur Rechenschieberei betrieben. Und ich würde ihm die Frage stellen, ob er tatsächlich das so gesehen hat und tatsächlich nicht mehr verstanden hat, dass hinter all diesen Zahlen schreckliche Schicksale von einzelnen Menschen gestanden hat. Das heißt, er hat eigentlich sich damit verteidigt, dass er sich total rational verhalten hat und einfach nicht mehr gesehen, dass das Ganze in einer totalen Irrationalität stattgefunden hat. Und so ist es auch gesamtgesellschaftlich. Menschen denken eben, sie würden sich in ihrer Funktion, in dem, was sie tun, rational, logisch verhalten und vergessen, dass aber ihre Grundaufgabe sozusagen irrational ist und Herrschaft normalisiert. Und das ist tatsächlich auch deswegen das Problem, weil sie eben in den 30er Jahren tatsächlich ja erstmal zu einer Stabilisierung des Systems gerade in Deutschland gekommen ist und die Menschen dadurch dachten, okay, die Aufgaben, die sie hier übernehmen oder die das, was sie tun würden, wäre irgendwie sinnvoll und gesellschaftlich brauchbar. Genau. Im Endeffekt drückt sich aber diese Rationalität des Irrationalen in Gewalt aus, und zwar Gewalt gegen den anderen vor allem. Ich hatte schon erwähnt, dass es dann vor allem zu einer Projektion gegenüber dem anderen geht und der andere dann zum absoluten Feind gemacht wird. Aber es ist auch Gewalt gegen sich selber. Genau, und im Nationalsozialismus, worauf ich jetzt nochmal konkret hinaus will, ist eben, dass es eine spezielle Form des Faschismus ist, dass der Nationalsozialismus nicht einfach nur unter dem Begriff Faschismus subsumiert werden kann, sondern da nochmal ganz genau geguckt werden muss und ich vor allem jetzt eben diesen Punkt des Antisemitismus nochmal rausheben wollte. Und wie Adorno und Horkheimer schreiben, wird dann im Faschismus oder vor allem im Antisemitismus die Wahrheit zum Fantastischen und die Illusion wird zur Wahrheit. Die Antisemiten machen eigentlich die Welt erst zu der Hölle, als diese sie schon immer sahen. Das Einzige, was dem Ganzen Einhalt gebieten würde, wäre, dass Herrschaft abgeschafft und Gewalt abgeschafft würde, dass anerkannt wird, dass eben der Jude und die Jüdin ein Mensch sein und vor allem auch, was Adorno dann in der Minima Moral ja schreibt, dass man ohne Angst verschieden sein kann. Ja, ich weiß, der letzte Punkt ist etwas komplex und ich habe auch versucht, so das ist der Grundgedanke, den Horkheim und Adorno in den Elementen des Antisemitismus vertreten. Und ich glaube, damit, mit dieser Ergänzung, kann man sozusagen Faschismusbegriff von Agnoli ziemlich tragbar machen. Genau, und zum Abschluss will ich jetzt nochmal das Gesagte von heute Abend zusammenfassen. Ich hatte ja als ersten Punkt die italienische Geschichte und den Ursprung des italienischen Faschismus. Hatte da erwähnt, dass es zwei wesentliche Elemente gab, ganz am Anfang. Das waren die Squadre und die PNF, also die faschistische Partei. Und diese Aushandlung zwischen den beiden hat dann eben zu einer Ideologie geführt, dass es mit Gewalt darum geht, den Staat zu stützen und ihn nicht zu stürzen. Und es ursprünglich dann erstmal dazu kam, dass die Linken ausgestalten wurden und dass es eine Institutionalisierung der faschistischen Organe gab. Der zweite Punkt war der Kooperativismus, also das ökonomische System des Faschismus, der wie gesagt wichtig für die wirtschaftliche Verwaltung war und es im Kern darum geht, dass Arbeit und Arbeiterinnen und Unternehmen zusammenarbeiten und dass vor allem der Konflikt, der zwischen diesen beiden besteht, verrechtlicht wird. Aber das Spezielle eben im italienischen Faschismus oder im italienischen Kooperativismus, dass dieser Gegensatz eben auch anerkannt wird. Als dritten Punkt hatte ich dann den Postfaschismus, der eben in Fortführung an Agnoli entstanden ist oder der Begriff etabliert wurde. Und ich habe da zwei wichtige Punkte von ihm rausgehoben. Das ist einmal der totale Konsens, auf den die Menschen sozusagen eingeschworen werden. Und dass eben durch diesen totalen Konsens der faschistische Ausnahmezustand eigentlich in die demokratische Normalität integriert wird, dass jeder Dissens ausgeschalten wird und jedes Abweichen nicht gilt. Und dass es eben nach Agnoli faschistoide Tendenzen in der BRD gibt, einmal auf gesellschaftlicher Ebene mit einer gewissen Menschenfeindlichkeit und auf einer staatlichen Ebene, wo es vor allem um Kontrolle und Verrechtlichung geht. Und als letzten Punkt gerade eben der Antisemitismus, wo ich eben versucht habe hervorzuheben, dass der Nationalsozialismus wie Agnoli sagt, den Kapitalismus gestützt hat und stabilisiert hat, sondern eben zu einer rationalen Verwaltung eines irrationalen Systems geführt hat, das die Herrschaft stabilisierte und den anderen zum absoluten Feind machte, eben im Antisemitismus. Genau. Damit wäre ich dann beim Ende meiner Ausführungen und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir gleich in die Diskussion gehen.